Deutschlandfunk Kultur Interview. Es ist ein alter Streit, der taugt aber immer wieder für Bluthochdruck. Tempolimits auf deutschen Autobahnen ist jetzt wieder aktuell dank einer Kommission der Bundesregierung, die aus Klimagründen Tempolimits vorschlägt. CDU und CSU-Politiker waren da relativ schnell dabei zu widersprechen und vermutlich auch den Wählern versichern zu wollen. Keine Angst, nicht mit uns. Ein Tempolimit, heißt es aus der CDU, würde die Union niemals mitmachen. Weltchefredakteur Ulf Poschardt brachte dieses Thema dazu, einen Kommentar von sich nochmal neu in die Runde zu werfen. Unter der Zeile "Wer bremst, verliert" hat er vor einiger Zeit schon mal geschrieben: Die Autobahn symbolisiert einen Raum maximaler Freiheit und wer will, darf auf einigen Strecken seinen Sportwagen in die Raserei treiben. Guten Abend, Ulf Poschardt. Guten Abend. Gibt es sowas wie ein Recht zu rasen? Nein, natürlich gibt es kein Recht zu rasen. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es wie alles, was in Deutschland passiert, keine rechtsfreien Räume gibt. Insofern ist auch nicht irgendeine Anarchie auf der Autobahn gefragt, sondern es gibt ja die Straßenverkehrsordnung, es gibt den TÜV, es gibt in Deutschland eine moderne Fahrzeugtechnik und die erlaubt es relativ problemfrei, auch Geschwindigkeiten jenseits der 180, auch der 200 auf eher leeren, sonnigen Autobahnen zu fahren. Mhm. Und der Glaubenskrieg, der darüber entstanden ist, wird ja weniger von den Leuten, die sich für eine vernünftige Pflege des Status quo einsetzen, losgetreten, sondern von den Leuten, die jedes Argument nehmen, das gerade so kommt. Und jetzt ist das Neueste eben CO2. Um den Leuten, den wenigen, die es noch gibt, die die Überholspur zügig benutzen, denen halt die Tour zu vermasseln. Gibt es denn aber jenseits sozusagen des Willens, die Überholspur in einer schnellen Geschwindigkeit zu nutzen, gibt es jenseits dessen denn ein Argument, das dafür spricht, ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen Autobahnen zu haben? Ich finde, in einer überregulierten Welt und in einer Welt wie der deutschen, in der gewissermaßen alles sofort hundertprozentig reguliert, überwacht, nachgefasst wird, sind diejenigen in der Bringpflicht, die Freiheiten abschaffen wollen. Ich sage ja so, es hat sich diese Autobahn als gewissermaßen das letzte Freiheitsfeld in Deutschland erwiesen, wo wir mehr Freiheiten genießen als sonst auf der Welt. Sonst sind wir eigentlich immer auf Freiheitstabellen. Jetzt mal, wenn wir den Westen nehmen und nicht irgendwelche absurden Diktaturen, nicht auf den vorderen Plätzen zu finden. Insofern, ich kann nur argumentieren, es steht symbolisch und kulturell für etwas, was in Deutschland möglich ist. Ich bin dafür sehr dankbar. Wie alle Leute, die gerne schnell fahren, hat das mit maximaler Verantwortung zu tun. Ich rede nicht Dränglern, Nötigern, etc. das Wort. Das finde ich absolut inakzeptabel. Und da bin ich dabei, jede Strafverschärfung halte ich da für sinnvoll und finde auch ein paar scharfe Urteile in der Richtung richtig. Aber so diese aktuelle Tendenz, alles, was ein paar Leuten nicht passt oder was irgendwo mit irgendeinem, wie auch immer gemessenen CO2-Wert dazu führen kann, anderen Leuten Bewegungsfreiheiten, Mobilitätsrechte zu nehmen, da bin ich so ein bisschen skeptischer und wundere mich, wenn ich heute die Kommentare sehe, wie so mit jemand wie mit Andi Scheuer und Christian Lindner, Klammer auf, Klammer zu, der Porsche-Fahrer, so umgesprungen wird, dann erstaunt mich das, weil das kommt eigentlich von Milieus, die gerne sich als freiheitsliebend verstehen oder Sie haben aufgeben. Aber, Sie haben gerade gesagt, das ist im Prinzip die letzte Freiheit, die wir haben. Ist das nicht ganz schön traurig, wenn die letzte Freiheit, die wir haben, die ist, mit 180 auf der Überholspur zu fahren? Ich habe gesagt, es ist die letzte Freiheit, wo wir gewissermaßen mehr Freiheit haben als in anderen Ländern. Ja? Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass die letzte Freiheit ist und ich wäre weit, weit davon entfernt, so einen Quatsch zu sagen. Und eine Freiheit, die wir gegenüber anderen haben, wie Sie sagen, die wir aber auch bezahlen mit schweren Verkehrsunfällen. Ja, die schweren Verkehrsunfälle, wenn Sie sich angucken, sind auf den Autobahnen in den vergangenen 10 Jahren drastisch zurückgegangen. Es gibt Bereiche, wenn es um Sicherheit geht, wo man sicherlich sehr viel mehr tun kann. Alle Gefahrenstellen auf der Autobahn sind ja schon geschwindigkeitsreguliert. Und wenn sich neue Gefahrenstellen auftun und man sagt, hier muss man das Tempolimit einführen aus Sicherheitsgründen, dann ist das eine vernünftige Entscheidung. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch auch auf einer 6-8-spurigen Autobahn, wo am Samstagmorgen überhaupt niemand fährt oder sie praktisch leer ist. Es geht ja darum, genau das komplett auszutreten. Ich finde ja differenzierte Einschränkungen von freiem Fahren auf der Autobahn macht total Sinn. Und es macht sogar Sinn, das Witterungsbedingungen anzupassen. Da gibt es 1000 vernünftige Gründe. Aber das, was im Augenblick wie in so vielen Debatten versucht wird, ist doch eigentlich zu sagen, wir wollen es generell eliminieren. Aber wenn wir es damit schaffen würden, generell auch nur einen schweren Verkehrsunfall mit Toten weniger zu haben im Jahr, dann wäre das doch schon ein Wert, oder? Nö, das ist eine sehr verkürzte, sentimentale Diskussion. Wer garantiert Ihnen denn nicht, um das ethische Experiment zu führen, dass 15 Ex-Raser dann vor Müdigkeit einschlafen auf der Autobahn? Ich glaube, so kann man nicht argumentieren. Und so darf man nicht argumentieren, sondern im Zentrum muss doch stehen der mündige Verkehrsteilnehmer. Und dort, wo es Hinweise gibt, und das habe ich ja in vielen Kommentaren in Reaktion auf meinen Uralt-Kommentar, den ich einfach immer wieder poste, weil dieses Thema ja Jahr für Jahr... Ja, so alt wie die Autobahn. Ja, leider nicht. Ich wünschte, ich hätte damals schon was geschrieben. Nein, da kommen diese Argumente und ich finde, wenn gesagt wird, ja, ich wurde bedrängt, ich wurde genötigt und so weiter, vollkommen klar, dann sollten wir darüber sprechen, wie das weniger gemacht werden kann. Aber darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich darum, anderen Leuten zu sagen, wir wollen deine Freiheitsrechte, die du so unverschämt üppig ausübst, die wollen wir nicht haben. Mhm. Und da, finde ich, lohnt ein verschärftes Nachdenken und ich freue mich über die Diskussion. Wir haben natürlich bei diesem Thema oder genauso ja auch bei dem Thema Fahrverbote schon deutlich die Feststellung, dass es eben eines ist, wo wir Deutschen sehr, sehr sensibel reagieren. Ziemlich ähnlich zu so einem Thema wie Schusswaffen in privaten Händen in den USA, wo man eben auch sagt, oh, da gibt es Lager, die sich einfach unvereinbar gegenüberstehen. Nehmen wir mal eine Zukunft, in der sich die Technik so weit entwickelt hat, dass wir vielleicht gar keine privaten Automobile mehr brauchen. Was machen wir Deutschen dann eigentlich? Verfallen wir dann identitätslos in kollektive Depression? Nö, ich glaube, man muss das nur mitbedenken. Das habe ich schon in meinem 2002 veröffentlichten Philosophie über Sportwagen bei Merve erschienen, geschrieben. Vor einer ökologischen Entsorgung des Autos muss die kulturelle Verständnis dessen, welche Funktion das Automobil, die Autobahn, das Langsamfahren, das Zügigfahren, das in Oldtimerfahren, das in modernen Autos fahren, das muss man erstmal verstehen. Und man sieht ja, wie schon eine gewissermaßen lächerliche Maßnahme wie die Macron versucht hat, und ich finde sie 100% richtig, aus ökologischen Gründen den Diesel zu versteuern. Ich bin auch dafür, dass das Autofahren teurer wird. Ich bin dafür, dass wir in Städten Fahrradwege bauen. Ich bin dafür, dass wir die Städte radgerecht umbauen. Ich bin dafür, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Ich bin dafür, dass Dieselloks, Kreuzfahrtschiffe, dass all das getan wird für den Klimawandel. Nur diese vernünftigen Argumente werden ja gar nicht gehört. Ich stehe dem Radfahrer nicht feindlich gegenüber. Im Gegenteil, ich finde es gut so und ich wünschte, mehr Leute würden mit S-Bahn, U-Bahn und Rad in die Stadt fahren. Ich glaube nur, es geht um dieses Freiheitssymbol und es geht um eine kulturelle Frage und es geht auch für unsere Schlüsselindustrie, die Autoindustrie, für sozusagen etwas in unserem Portfolio, mit dem wir auch ein bisschen wuchern können. Und da greifen mir diese Argumente zu kurz und jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich, ich misstraue diesen Leuten, die es formulieren. Weil auch so, wie sie es formulieren, schimmert irgendwie immer sowas durch, wo man sagen kann, ich will dir einfach deinen Spaß verderben. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen empfindlich. Sagt der Fahrradvorkämpfer und Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt. Danke Ihnen und einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.